Draußen im Dunkel von Cormac McCarthy. Irgendwo im ländlichen Süden Amerikas, in einer unbestimmten, noch autolosen Zeit, sucht Rinthy Home ihr Kind. Ihr Bruder Kalla, der es nach der Geburt im Wald ausgesetzt und für tot erklärt hat, sucht sie und beide suchen den Kesselflicker. Der hat das Kind gefunden und einer Amme gegeben. Es ist ein Kind der Sünde, im Inzest gezeugt, und sein Fluch scheint Rinthy und Kalla Home ins Verderben zu treiben. Auch drei geheimnisvolle Männer ziehen plündernd und mordend durch das Land. Auch sie suchen jemanden. Und wenn sie ihn gefunden haben, werden sie ihm die Kehle durchschneiden. Teil 2. Nur Schatten. Am frühen Nachmittag traf Kalla Home in der Stadt ein. Ein kleiner Ort mit dicht gedrängten, bedrohlich windschiefen Holzhäusern, die bodenlos und ungestrichen in der sengenden Hitze kauerten. Niemand schien draußen zu sein. Bitte schön. Könnte ich vielleicht einen Schluck Wasser haben? Hol. Gleich da drüben, in der Kühlbox. Danke. Bei der Hitze kriegt man ganz schön Durst, was? Wo stecken denn die anderen? Bei der Kirche ist irgendwas in Gang. Die sind ja ab wie ein Haufen Hühner. Alle miteinander? Alles, was Beine hat. Suchst eine Stelle? Könnte eine brauchen. Schöne Stiefel. Neu. Sehen stabil aus. Wie viel hast du denn dafür geblecht? Keine Ahnung. Hab sie abgearbeitet. Na, für so Stiefel. Da musst du wohl ein paar Tage schuften, wie? Paar schon. Und wie weit willst du? Keine Ahnung. Such Arbeit. Bin kein Schlappmann. Sag bloß, du weißt nicht, wo du hin willst. Keine Ahnung. Wieso bist du dann überhaupt unterwegs? Wohin denn? Ich suche meine Schwester. So. Wo steckt sie denn? Wenn ich das wüsste, dann bräuchte sie ja nicht zu suchen. Was meinen Sie, wann die anderen wieder zurück sind? Irgendwann. Sind schon den halben Morgen fort. Kalla nickte. Schatten fluteten durchs gelbe Licht in den Schaufenstern, ergossen sich über die Waren. Da kommen ein paar. Kalla trat an die Tür und spähte hinaus. Leute liefen umher, Männer strömten zu Fuß auf den Marktplatz, Maultiere und Pferde im Schlepp. Einige waren bewaffnet. Dahinter ein langer, mit zwei Mauleseln bespannter und von zwei kleinen Jungen begleiteter Heuwagen. Was ist los? Der Wagen fuhr langsam in seiner fahlen Staubwolke dahin. Die Maultiere, gepflegt und anmutig, der Fuhrmann düster und aufrecht auf seinem Kutschbock. Hinter ihm auf der Pritsche lagen nebeneinander drei geriffelte Holzsärge. Sie waren wurmstichig und mit einem Gewirk aus gelben Lehmklumpen überzogen. Irgendjemand hatte sie aufgebrochen. Aus dem einen flatterten wimpelgleich ein paar durchnässte, fleckige Fetzen aus vollkommen farblosem Satin. Hey Bill, sag mal, was denn passiert? Jemand hat neben der Kirche ein paar Gräber ausgebuddelt. Grabräuber, allmächtiger. Kalla marschierte den Gehsteig entlang und mischte sich unter die Menge. Neben Schweiß und Dung roch er den modrigen Verwesungsbrodem der Särge. Als er dann vor dem Wagen stand, sah er ein wachsgraues, augenlos in den hellen Mittag stierendes Gesicht. Im Sarg daneben ein Etwas, das allem Anschein nach einmal ein Greis gewesen war. Trug ein weißes Hemd und einen Schlips, aber weder Jacke noch Hose. Das abgezehrte, welke Fleisch an den alten Beinen hatte sich zu staubigem Braun verfärbt. Quer über der ausgedorrten Brust lag ein schwarzer Arm. Als Kaller sich auf die Zehenspitzen stellte, konnte er sehen, dass der Greis seine Ruhestatt mit einem schwarzen Küster teilte, dessen Kopf halb abgetrennt war und der den Alten umklammerte wie ein perverser Aussätziger. Toller Anblick. Wer das gemacht hat, trägt jetzt bestimmt einen schwarzen Anzug. Einfach zum Kotzen, was es für Leute gibt. Was? Kaller schritt die Straße zurück auf den Laden zu. Der Verkäufer unterhielt sich mit ein paar Männern auf der Veranda. Kaum hatte er Kaller bemerkt, blickte er hastig weg. Dann sprach er weiter. Einer der Männer drehte sich um und lugte hinüber zu Kaller. Kaller tappte los. An der Ecke angelangt, sah er zurück. Drei Männer eilten über den Platz. Er begann zu laufen. Rannte durch ein schmales Sträßchen, sah sich nach einer Abzweigung um. Auf der anderen Seite, Bill! Auf der anderen Seite! Jag ihn hier rüber! Da zerlege ich ihn wie eine Flinte! Kaller hetzte vorwärts, fiel, rappelte sich hoch und stürmte an einer Scheune entlang weiter. Dann über einen Zaun durch einen Schweinepferch und weiter über den rückwärtigen Zaun zur oberen Weide. Du Saukerl! Du Elender! Kaller rannte und rannte. Am Hügelkamm angelangt, drehte er sich um und spähte zurück. Etwa 100 Meter unter ihm waren die Männer querfeldein ausgeschwärmt. Sie blieben stehen. Der eine legte die Flinte an. Eine schwarze Blüte sprang um ihn auf. Kaller schwenkte herum. Die Schrotkugeln stachen ihn in den Rücken wie Wespen. Er zuckte zusammen und fuhr mit der Hand in den Nacken. Ein dünner Blutschmierer. Dann begann er wieder zu laufen. Er hatte einen formlosen, staubigen und zu knapp sitzenden schwarzen Leinenanzug an. Bart und Haare waren lang, schwarz und zerzaust. Er trug weder Hemd noch Kragen. Seine bloßen Zehen spitzten aus handgearbeiteten Arbeitsstiefeln hervor. Er sprach kein einziges Wort. Sie machten ihm Platz. Dann stand er vor dem Wagen und betrachtete den Mann auf der Pritsche. Sie verharrten. Ein Pulk von ernsten Gesichtern. Er drehte sich langsam um und sah in die Runde. »Das ist der alte Sorter«, sagte jemand. »Tot. Erstochen.« Er nickte. »Okay. Dann wollen wir mal rausfinden, wer es war.« Und sein Gesicht im Fackelschein unsichtbar bis auf die Augen, wie schwarze Achate. In seinem Anzug und Bart nicht genug Glanz, um das Licht zu spiegeln. Und nicht sein staubiges Äußeres, wohl nur seine Riesenstatur trieb die Städter dazu, ihm nachts über die Landstraße zu folgen. An einer Bumelia auf einem Anger am Ortsrand, im kühlen, dunstenden Dämmer, hingen die Leichen zweier Müllergehilfen. In langsamer Drehung schwangen sie hin und her, wie auf Wache. Ansonsten waren sie, bis auf das leise Flattern der Haare im Morgenwind, vollkommen reglos. Am Morgen wusch sie sich im Fluss und marschierte weiter. Ausgezehrt, blinzelnd und mit dem Wind im zerlumpten Kleid sah sie aus, als habe die Erde sie durch einen bösen Zauber ausgeschieden und mit zerfetzter Hülle und schwankem Leib den Qualen des Sonnenlichts preisgegeben. Mit der linken hielt sie sich das Bündel vor die Brust. Die mattblaue Milch quoll durchs zerlumpte Kleid. Wären nicht zufällig ein paar Krähen aufgeflogen, sie hätte nicht zu dem Anger hinübergeblickt, hätte nicht die zwei Männer gesehen, die wie ein Glockenspiel an einem Baum aufgeknüpft waren. Irgendwann nachmittags stieß er auf eine Hütte. Auf der Veranda hockte ein bärtiger Alter, an dessen Knie ein Spazierstock lehnte. Im Hof blickten ihm zwei Hunde mit blutunterlaufenen Augen entgegen, die Schnauzen flach am gefegten, graslosen Boden. »Ich möchte Ihnen keine Umstände machen, aber hätten Sie vielleicht einen Schluck Wasser für mich?« Sowas täte ich nicht mal dem Teufel abschlagen. Hab einen ganzen Brunnen voll. Gleich da. Bedienen Sie sich. Dankeschön. Das Wasser war erfrischend kalt und schmeckte ein bisschen nach Eisen. Er trank zwei Kellen, fuhr sich mit dem Handrücken über den Mund und sah in die Runde. Keine Spur von Vieh, nicht einmal ein Huhn. Prima Wasser. Ja, allerdings. Wohnen Sie allein hier? Nicht ganz. Ich habe zwei Hunde und eine doppelläufige Flinte, Kaliber 10, zur Gesellschaft. Gibt nämlich einen Haufen Sünder hier in der Gegend. Und ich bin auch nicht gerade der Kleinste. Tja, dann Dankeschön fürs Wasser. Warum denn so eilig? Naja, ich muss wieder los. Wohin? Einfach der Straße nach. Ich suche nämlich Arbeit. Vor Einbruch der Dämmerung schaffen Sie es eh nicht mehr. Was denn? Nach Preston Flats. Sind noch rund 14 Meilen. Davor ist nichts? Sehen Sie ja. Doch, eins noch. Ein Haus gibt es noch. Circa 2 Meilen weiter. Und wer wohnt da? Im Moment niemand. Früher hat mein Erzjäger dort gewohnt. Aber der ist einem Schlangenbiss draufgegangen. Ist auch vorher schon gebissen worden. Hat ihm allerdings nie groß was ausgemacht. Bloß die letzte. Die hat ihn am Hals erwischt. Wie sie ihn gefunden haben, da ist er da gekniet, als ob er hätte beten wollen. Steif wie ein Eichenbrett. Angeblich haben sie ihm alle Knochen brechen müssen, dass er in seinen Sarg reinpasst. Der Coroner ist extra mit dem großen Holzhammer ran. Cullerhome sah den Alten in dumpfer Verwunderung an. Der Alte betrachtete den dampfenden Wald hinter der Straße. Dann zog er eine Rolle Tabak aus dem Latz und stöberte in den Taschen nach seinem Messer. Sie auch? Nein, danke. Ich kau nicht. Der Alte schnitt sich einen Prim ab und stopfte ihn in den Mund. Schlangen sollen ja angeblich Unglück bringen. Aber irgendwas ist, scheint's doch an ihnen dran. Die Zauberdoktors machen nämlich immer Arzneien draus. Glaub schon. Auch eine Schlange kann nicht ganz schlecht sein. Irgendeinen Sinn muss sie haben, als wäre sie nicht da. Ich glaube, alles hat irgendwie einen Sinn. Meinen Sie nicht? Keine Ahnung. Bin ja schließlich kein Studierter. Ja. Ich auch nicht. Trotzdem, ich glaub's einfach. Je mehr studierst du, desto weniger kapierst du. Lang studiert und doch geirrt. Hat mein alter Jäger zu mir gesagt, wie ich bei einem Wettschießen halben Ochsen an ihn verloren habe. Ich muss dann mal wieder. Er ging die Treppe hinab in den Hof. Die Hunde hoben die Köpfe und blickten ihm nach. Auf der Straße drehte er sich noch mal halb um und hob die Hand. Der Alte nickte und schwenkte kurz den Spazierstock. Dankeschön fürs Wasser und so. Woher denn? Sowas täte ich nicht mal dem Teufel abschlagen. Die beiden Hunde auf der Veranda jaulten auf, erhoben sich mit gesträubtem Fell und rollenden Augen, verschwanden draußen im Dunkel. Der Alte griff seine Flinte und spähte durch die wellige Scheibe des kleinen Fensters. 3 Männer kamen die Treppe herauf, der eine klopfte an die Tür. Wer da? Der Pfarrer. Fahles Lampenlicht fiel durch die Tür, über das lächelnde Gesicht, den schwarzen Bart, den straff sitzenden, staubigen schwarzen Anzug. Fiel einen glitzernden Augenblick lang auf die Klinge, als sie sich unter leisem Fauchen in seinen Leib senkte. Ihm wurde plötzlich eiskalt. Die Hunde waren fort. Ringsum in der Nacht herrschte Stille. »Der Pfarrer?« sagte er. Der Mann lächelte ihn mit schimmernden Zähnen an. Die Gesichter der anderen zwei glotzten beiderseits über die Schulter des Meuchlers. Ein einziges Monster. Ein grimmes, dreiköpfiges Wesen. Wortlos. Mit leutseligem Blick. Er sah an sich hinunter, sah die an seinen Bauch geschmiegte Faust. Die Faust stieg langsam nach oben, bis die Klinge aufs Brustbein traf und er ohne Gedärme dastand. Er streckte die Hand nach dem Türpfosten aus, trat einen Schritt zurück, wie um die Männer vorbeizulassen. Die schmerzenden Brüste in die Hände geschmiegt, saß Renthy Home auf dem Bohlenweg und ruhte sich einen Moment aus. Es war dunkel. Auf der anderen Straßenseite standen ein paar Männer vor einem Laden und spähten zu ihr herüber. Sie straffte ein wenig die Schultern. Links trat plötzlich ein Mann aus einem Gebäude, marschierte direkt vor ihr über die Straße und tippte dabei an seinen Hut, so flüchtig, als wolle er eine Fliege verscheuchen. Hi. Selber hi. Sie sind nicht zufällig ein Arzt, oder? Nein, Anwalt. Ich krieg die Sieger. Der Arzt die Verlierer. Sagen Sie mal, wo kann ich hier einen Arzt finden? Er hat seine Praxis im selben Haus wie ich. Ja, wenn Sie wollen, bringe ich Sie zu ihm hin. Ich möchte Ihnen aber keine Umstände machen. Ach was, kein Problem, muss er eh ins Büro. Mühsam Schritt halten, trippelte sie hinter ihm über die Straße. Sie stieg den langen, dunklen Treppenschacht hoch. Unter den nackten Füßen spürte sie die kalten, aus den abgewetzten Stufen ragenden Nagelköpfe. Im Obergeschoss befand sich ein kleiner, von zwei Türen flankierter Empfangsraum. Da wären wir. Ich habe hier eine Patientin für dich. Ja, immer rein damit. Bitte sehr. Sie ging am Anwalt vorbei, bedachte ihn mit einem leisen Knicks und nickte ihm zu. Zerlumpt, ohne Schuhe, demütig und halb durcheinander, bewegte sie sich trotzdem in einer fast greifbaren Aura von Schicklichkeit. Vielen Dank auch. Schon gut. Was haben wir denn, junge Frau? Hier rüber, bitte. Nehmen Sie Platz. Sie setzte sich auf den Stuhl neben seinem Schreibtisch, züchtig, die Füße unter den Stegen. Dann sah sie auf. Der Arzt saß am Schreibtisch und wischte mit einem Taschentuch die Brillengläser ab. Es ist wegen meiner Milch. Sie haben ein Baby. Nein. Das heißt... Dann stillen Sie also ein Baby. Nein. Eben nicht. Drum bin ich ja krank. Sie haben ein Baby bekommen. Ja, Sir. Wann? Anfang Frühjahr. Im März, glaube ich. Also vor 6 Monaten? Ja. Und... Was ist mit dem Baby passiert? Ist gestorben. Vor kurzem? Nein. Am Tag, an dem es geboren ist. Und Sie haben immer noch Milch? Nicht mehr so viel. Wäre ja gar nicht so schlimm. Bloß jetzt fangen Sie auch noch zu bluten an. Meine Nucke. Sie lügen mich an. Wieso? Keine Frau hat 6 Monate lang Milch, wenn das Kind bereits tot ist. Kann ich Sie mal sehen? Was? Ich habe gesagt, kann ich Sie mal sehen? Ihre Brüste. Sie erhob sich, knöpfte das Unterkleid im Nacken auf und ließ es an den Schultern herunter. Dann stand sie da, die Arme gefangen im verschmuddelten Tuch. Aha. Mehr hatte sie nicht an. In Ordnung. Ich gebe Ihnen was. Muss ganz schön wehtun. Brennt halt ein bisschen. Pumpen Sie sie überhaupt ab? Die Milch, meine ich? Nein, Sir. Die kommt ganz von allein. Sie sollten sie unbedingt abpumpen. Wo ist denn das Baby? Weiß nicht. Ich meine, ich hab's nicht mehr gesehen, seit's geboren ist. Aber ich kann mir schon denken, wer es hat, wenn ich den bloß endlich finden tät. Jedenfalls ist es unmöglich, dass sie nach 6 Monaten noch Milch haben. Aber bloß, wenn das Kind tot ist, das meinen sie doch, oder? Das heißt ja wohl, dass es nicht stimmt, dass der Kleine nicht tot ist. Sonst hätte ich ja keine Milch mehr, oder? Ja. Ja, das könnte es heißen. War mir die ganze Zeit klar. Hab's richtig geahnt. Was ist denn nun wirklich passiert? Er hat gesagt, es wären Mickerling. Aber vor Gott war's das kein bisschen. Ja, und dann? Wir haben halt nichts und niemanden gehabt. Sie sind nicht verheiratet, oder? Nein, Sir. Und dann habt ihr das Baby weggegeben? Ja, ich wollte ja nicht, dass er sowas macht. Ich hab mich ja nicht geschämt. Er hat gesagt, es wäre tot. Aber ich hab genau gewusst, dass er schwindelt. Genau gewusst. Hat mich die ganze Zeit angeschwindelt. Ja, wer denn? Mein Bruder. Und Sie haben keine Ahnung, wo das Baby jetzt ist? Nein, Sir. Ja, wo wohnen Sie eigentlich? Und wie heißen Sie überhaupt? Rinthy. Home. Und wo wohnen Sie? An sich nirgends mehr. Hab noch nie ein richtiges Daheim gehabt. Zieh halt durch die Gegend und such meinen Mats. Sonst nix. Behäbig und breit, von stumpfer Lehmfarbe, kräuselte das Wasser sich zähflüssig im schwindenden Licht. Ein Fährtau lief von einem grob gezimmerten Landesteg quer über den Fluss, bauchte sich fast in die Strömung und stieg auf der anderen Seite wieder nach oben. Die Fähre, groß wie ein leichtes Kielboot, schaukelte träge im Uferschlick. Der Ferge stand auf dem Vorderdeck. Wir können das nur, wenn Gaul mitfährt. Okay! Mit zunehmender Finsternis wurde der Fluss lauter. Kalla fragte sich, ob es am steigenden Wasser oder bloß an der Dunkelheit lag. Wenn bloß endlich mal einer käme! Hier wird's langsam kalt! Wird bestimmt bald einer auftauchen! Hoffentlich! Kalla hörte das Pferd erst, als es den harten Boden des Steilufers erreichte. Nach einer Weile hörte er im Dunkeln den klirrenden Zaum und das schnaubende Tier. Dann tauchten sie, deutlich abgezeichnet gegen den Fluss, vor dem Landesteg auf. Der Reiter führte das Pferd. Der will auch mit! Der Reiter bugsierte das Pferd an Bord, ein Tier mit hohen Knien. Es warf unruhig den Kopf. Die Hufe klapperten hölzern über das Fährendeck. Er führte es nach vorne und band es fest. Kalla stieg ebenfalls an Bord, zog einen Daim hervor und gab ihn dem Pferd. Das Boot begann zu zittern und sich ganz langsam fortzubewegen. Die Ringbolzen kratzten oben am Tau entlang, Wasser schäumte gegen den Rumpf. Die Fahrt wurde allmählich sehr rasch. Das Wasser tobte gegen die flussaufwärts gewandte Rumpfseite. Kalla spürte, wie die Fähre zu schlingern begann. Ist auch alles okay? Der Ferge, die Schiffermütze schief auf dem Kopf, war mit den Leinen beschäftigt und lugte zum Biertau hinauf. Zu den Ringbolzen, die inzwischen kreischten wie eine verstimmte Fiedel. Auf dem Vorderdeck schnaubte das Pferd, wieherte, stampfte mit dem Huf auf die Planken. Der Fluss brach sich mit voller Wucht an der krängenden Bootkante. Pausenlos flappte die schwarze Brandung, stieg an, begann über die Reling zu schwappen und auf die Planken zu klatschen. Der Ferge war nicht mehr zu hören. Wie rasend wieherte das Boot durch die Nacht. Das Pferd stampfte und taumelte. Die Reling war bereits überflutet. Kaller hüpfte zum hinteren Gangspiel, versuchte das Gleichgewicht zu halten und sah sich verwundert um. Es war, als jagten sie seitlich gegen die Strömung flussauf. Die Fähre trudelte heftig. Eine Woge überspülte das Heck, rollte übers Gangspiel und fächerte mit leisem Gezisch auseinander. Auf einmal ein lauter Ratsch. Kaller ließ sich zu Boden sinken und kroch unter die Reling zum Schmeigert. Das Pferd stampfte vorüber und brach polternd am Bug zusammen, wieherte noch einmal, plötzlich ein gewaltiger Platsch. Dann nichts mehr. Als habe der Fluss die Raserei einfach verschluckt, spurlos wie Feuer. Ein sanftes Rucken ging durch die Fähre. Kaller, die Fäuste gegen die Brust gepresst, schob sich keuchend voran, hob den Kopf und horchte in die Stille hinein. Die Hände an der Reling lehnte er sich vornüber und spähte zum Wasser. Es flappte sacht an den Rumpf. Hallo! Hallo! Irgendwann später hob sich der Dunst. Dann tauchte ein Licht auf. Kaller spähte hinüber. Hallo! Hey! Drei Männer standen im Nieselregen am Ufer. Das Feuer dahinter warf ihre Umrisse übergroß ragend ins Dunkel. Packt mal die Leine auf! Seid ihr denn? Bin allein hier! Reiß die Leine mal rüber, Mister! Haben Sie sie? Mister! Kala konnte nichts mehr erkennen. Er hörte, wie die Leine am Schandeck entlangschleifte und sich straffte. Als er die kleine Lichtung erreichte, waren nur zwei von den Männern da. Der eine, lässig ein Gewehr in der Hand, stocherte in den Zähnen. Der andere stand leicht gebückt da, mit baumelnden Armen und hängendem Unterkiefer, den Mund aufgesperrt zu einem sabbernden Grinsen. Der mit dem Gewehr ließ kurz die Hand sinken, als wolle er etwas sagen, blieb aber stumm. Ich war auf der Fähre da hinten. Das Tau ist gekracht. Könnte ich mich zum Trocknen mal an Ihr Feuer hocken? Ich hole auch gern noch ein bisschen Holz. Der Dritte, vom Licht gerade noch erfasst, stand links von ihm und beobachtete ihn. Er hatte einen dunklen, formlosen Anzug an, dessen Jacke sich offenbar nicht mehr zuknöpfen ließ. Außerdem trug er ein Hemd und ein fetzenartiges Halstuch. Sein Gesicht glomm finster aus einem gewaltigen schwarzen Bart. Er ruckte kurz mit dem Kopf. Komm ruhig ran. Dankeschön. Bin nämlich patschnass. Hätte mir beinahe die Hacken abgefroren. Hock dich her. Dankeschön. Er kauerte sich vors Feuer und streckte die Hände darüber. Wie ein stürmischer, verderbenbringender Prophet. Der Regen nieselte lautlos auf die Männer herab. Feuchtes Holz spratzelte in den Flammen. Der Bärtige ließ Kaller nicht aus den Augen. Der Fährmann ist über Bord. Was für ein Fährmann? Na, der Fährmann halt. Der von der Fähre da. Du bist also nicht der Fährmann. Nein. Wollt bloß über den Fluss. Ging aber schief. Da war noch so einer mit dem Gaul. Den hat's scheint's auch erwischt. Du bist also nicht der Fährmann. Nein, den hat's gerade aus den Stiefeln gehauen. Wo es Tau gekracht ist. Hat sich angehört, wie wenn ein Schwarm Katzen vorbeisegelt. Der Bärtige musterte ihn mit durchdringendem Blick. Kala schaute ins Feuer. Auf einem Stein lag eine Pfanne mit schwarzem, verdorrtem Fleisch. Kala betrachtete die Flammen und massierte sich die Hände. Die zwei anderen waren herangekommen. Sie kauerten halb im Dunkeln und glotzten ihn an. Da hat's Fleisch. Wenn du Kohldampf hast, dann bedien dich. Was für Fleisch ist es denn? Hab eigentlich gar keinen Hunger. Würd bloß gerne mein Hemd trocknen, wenn's recht ist. Der Mann nickte. Kala begann, das durchnässte Hemd auszuziehen. Als er dabei die Arme ausstreckte, riss der Stoff am Rücken lautlos in zwei. Das kannst du wohl vergessen. Ja. Jetzt iss mal was. Lang zu. Wir haben schon gefespert. Kala legte das Hemd über die Knie, nahm behutsam etwas von dem schwärzlich angekokelten Fleisch aus der Pfanne und schob es sich in den Mund. Es war zäh wie Leder und schmeckte nach Schwefel. Er biss ein Stück ab und begann mit hilflos mahlenden Kiefern zu kauen. Also, ich glaube, so ein Fleisch habe ich noch nicht gefuttert. Ich eigentlich auch nicht. Rück doch mal ein Stück näher ran. Und du, Harmon, du holst Holz. Der mit dem Gewehr stand auf, reichte die Waffe seinem schweigsamen Nebenmann und entfernte sich. Kann aber gern mithelfen. Du bleibst da hocken. Ein paar saubere Stiefel hast du da. Ja, die sind okay. Was hast du denn mit dem Gaul gemacht? Nix. Hätte mich ja beinahe umgebracht. Ist dauernd wie blöd hin und her gewetzt. Irgendwann hat's ihn dann in den Fluss gehauen. Nimm dir mal noch von dem Fleisch. Der Mann wandte den Kopf. Harmon war mit einer Ladung feuchter Äste zurückgekehrt. Er ließ sie fallen, kniete sich auf die lehmige Ufererde und legte das Holz zum Trocknen vors Feuer. Hock dich hin, Harmon. Harmon kauerte sich auf die Hacken und verschränkte die Arme über den Schienbeinen. Wie der heißt, hast du noch nicht gesagt. Könnt grad meinen, das wäre ein Geheimnis. Home. Home. Der da, der mit dem Gewehr, der hat keinen Namen. Er wollte, dass ich ihm einen gebe. Aber ich habe keine Lust. Braucht auch keinen. Hast du das schon mal erlebt? Dass einer keinen Namen hat? Nein. Muss ja nicht alles einen Namen haben. Oder? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Und jetzt würdest du gern meinen wissen. Stimmt's? Wozu? Heißt das, du würdest nicht gern wissen? Doch. Ja. Ich glaube, das würden viele gern. Für manches ist es halt besser, wenn es keinen Namen hat. Harmon hier, dem sage ich immer, er soll sich hinhocken und aufpassen. Obwohl er nicht viel kapiert. Ja. Möchte ihm halt wenigstens eine Chance geben. Harmon schien überhaupt nicht zuzuhören. Er glotzte ins Feuer wie eine ausgemergelte, schmutzige Katze. Vielleicht weiß er ja doch was. Und der und ich, wir kriegen nichts davon mit. Trotzdem. Am liebsten ist es mir, wenn er einfach da hockt und aufpasst oder mal Holz nachlegt. Hab's gern, wenn das Feuer richtig am Brennen ist. Falls mal einer vorbeikommt. Kalla schluckte den zerkauten, geschmacklosen Fleischbrocken hinunter. Vor Anstrengung traten ihm die Augen hervor, wie die einer Kröte. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Der Bärtige schien nicht zuzuhören. Er streckte die Füße aus, schlug sie übereinander, kreuzte sie erneut. Kalla langte in Richtung Pfanne. Dann überlegte er es sich noch einmal und stockte. Aber es war schon zu spät. Er griff sich eines der übel riechenden schwarzen Fleischstücke und biss hinein. Also meine ollen Stiefel hier. Die sind schon total abgelatscht. Hat der Fährmann kein besseres Hemd gehabt? Was? Ich hab gesagt, hat der Fährmann kein besseres Hemd gehabt? Ist mir nicht aufgefallen. Ich frag mich, wo man die herkriegt. So ein paar Kalbslederstiefel. Wie deine da. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Hat mir einer geschenkt. Damit scheint's vorne ein bisschen viel Luft. Die waren ursprünglich für jemand anders. Hab sie bloß gekriegt, weil er gestorben ist. Drum sind sie auch eine Nummer zu groß. Aber sonst sind sie okay. Besser die Stiefel vom Toten als gar keine Stiefel. Hamann reckte den Kopf und schaute ihn an. Sogar der mit dem Gewehr, der anscheinend geschlafen hatte, schlug vollkommen reglos die Augen auf und glotzte mit tückischem Stumpfsinn herüber. Du wolltest also bloß übern Fluss. Bin hinter meiner Schwester her. Ist abgehauen und jetzt suche ich sie. Wahrscheinlich ist er zum Kesselflicker. Sie selber ist noch ganz jung. Seit Anfang Frühjahr bin ich hinter ihr her. Kann sie einfach nicht finden. Sie hat außer mir niemand. Weiß der Kuckuck denn, was für ein Schlamassel sie steckt? Nimm dir noch von dem Fleisch. Dankeschön. Mehr kriege ich nicht runter. Also so große Stiefel da. Schlappen die nicht an Fersen? Sind schon okay. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Spielt das eine Rolle? Wenn ich mir was nicht vorstellen kann, dann spielt das immer eine Rolle. Mir doch egal. Aber nicht mehr lang, Mister. Als dann, zieh die Dinger mal aus. Harmon hob grinsend den Blick. Der Bärtige schien direkt im Feuer zu sitzen und sich an die Flammen zu schmiegen, als spendeten sie nicht nur Wärme. Kalla langte nach vorne und streifte die Stiefel ab. Den einen, den anderen. Dann stellte er sie vor sich hin. Harmon. Harmon stand auf, griff sich die Stiefel und brachte sie hinüber. Der Mann nahm sie entgegen, beugte sich näher ans Feuer und inspizierte sie. Drehte sie dabei hin und her, wie ein barbarischer, die Arbeit einer anderen Welt begutachtender Schuster. Dann schlüpfte auch er aus den Stiefeln, stieg in die neuen, stellte sich hin, ging 3 Schritte auf, 2 Schritte ab, machte kehrt. Er ließ die alten Stiefel neben Kalla fallen, blieb stehen und lugte auf ihn herunter. Die sind für dich. 2 ungleiche Stiefel, rissig und formlos. Sie sahen aus wie versenkt und waren mit Draht und Bindfaden grob zusammengeflickt. Der eine war von der Zunge bis zur Spitze gespalten, wie ein Huf. Ich hab gesagt, die sind jetzt deine. Kalla hob den einen behutsam auf und zog ihn an. Ätzender Mief quoll aus dem Schaft. Hat dir scheinst die Sprache verschlagen? Was? Nein. Ich denk halt gern zuerst an mich selber. So ist das nun mal. Der eine so, der andere so. Lass ihn, Harmon. Harmon wich ein paar Schritte zur Seite. Es regnete nicht mehr. Kalla hatte es nicht bemerkt. Er hatte den Regen nicht auf dem nackten Rücken gespürt, den Nieselregen, der lautlos im Feuer zerging. Wirst mal froh sein, dass du überhaupt noch ein paar Stiefel hast. Wo wolltest du jetzt noch mal hin? Nirgends. Nirgends. Ja. Irgendwann landest du da auch. Er schritt am Feuer entlang herüber, blieb stehen und schaute Kalla an. Kalla sah nur seine Beine und ein Stück dahinter die Beine von Harmon. Das Feuer war heruntergebrannt. Bloß noch die gespaltene gelbe Schlangenzunge einer letzten Flamme stand in der Glut. Ein 3. Stiefelpaar erschien. Kalla warf einen Blick darauf. Die Spitzen standen etwas nach innen. Links und rechts waren vertauscht. Ist doch bestimmt noch nicht alles. Oder? Sonst habe ich nichts. Es war, als spreche Kalla mit dem Feuer. Als er den Kopf hob, sah er die 3 lauernd dastehen, zerlumpt, schmutzig, bedrohlich. Amen. Lass ihn. Kalla sah nicht auf. Er hörte, wie die Schritte sich aus dem Feuerschein entfernten, durchs nasse Laub auf den Fluss zu, dorthin, wo die Fähre festgemacht war. Vollkommen reglos, sein Hemd mit beiden Händen umkrampfend, starrte er in stummem Gebet den schon bedenklich flackernden Flammenstab an. Irgendwann später hörte er eine Spottdrossel oder auch einen anderen Vogel. Der Straßenschlamm hatte sich zu stahlharten Strängen und Furchen verfestigt, Spuren von Fuhrwerken und Wagen, die im letzten Regenwetter hier durchgezogen waren. Der Karren ruckelte trunken dahin. Zwischen den Deichselstangen stemmte sich der Kesselflicker ins selbstgemachte Geschirr. Er hielt den Blick stur zur Straße gesenkt. Als das Mädchen ihn ansprach, schrak er wie aus einer Trance gerissen hoch, blieb stehen und spähte umher. Sie saß am Straßenrand auf einem Stein und trug eine späte Wildblume im hellen Haar. Tag, junge Frau. Wie geht's? Sind Sie der Kesselflicker, der immer ins Johnson County kommt? Du lieber Gott, Herzchen, da war ich schon 6 bis 8 Monate nicht mehr. Sind Sie von dort? Ja. Und Sie haben keinen Kakao, stimmt's? Nee, hab aber Kaffee. Und Bücher. Was für Bücher? So Bücher halt. Bilderbücher für Männer. Wer sind Sie denn? Die Mutter von dem Kleinen, den Sie dabei haben. Hab ich doch gar nicht. Ich will ihn zurück. Sehen Sie ihn vielleicht irgendwo? Ich möchte ihn zurück. Woher wollen Sie überhaupt wissen, dass er bei mir ist? Sie haben ihn von meinem Bruder. Und jetzt will ich ihn wieder zurück. Ah. Viel machen wollen Sie also nicht dafür, ja? Ich will meinen Kleinen zurück. Sonst nichts. Kannst ja abarbeiten, den Lohn oder so. Im Ernst? Ja, ich muss ihn unbedingt wieder haben. Okay. Wenn Sie sonst nichts zu tun haben, dann kommen Sie halt mit. Den Rest des Tages tappte sie wie festgebunden hinter dem Karren her. Der Kesselflicker schwieg. Er drehte sich weder um, noch schien er rasten zu wollen. Eine sonderbar feierliche Prozession zogen sie durch die gestreiften Schatten des Spätnachmittags. Der Kesselflicker krumm ins mürbe Leder gestemmt, die Mütze weit hinten, den Blick zu Boden, das Mädchen im Schlepptau des Karrens und der einsam klirrenden Blechwaren, wie entrückt, wie behext von Zaubermusik, von Geistergeflöte. Am Abend verließ der Kesselflicker die Straße und bog in einen unkrautbewachsenen Fahrweg ein, sah sich dabei kurz nach ihr um und zeigte mit dem Kopf. Am Ende der Weide stand eine Hütte. Sie hielten im Vorgarten. Der Kesselflicker schnallte sich das Geschirr ab und ließ die Deichsel sinken. Ist keiner da? Nein. Kommen Sie rein. Ist denn niemand da? Nein. Sie trat bedächtig näher, blieb mitten im Zimmer stehen, im verblassenden Lichtfleck, als suche sie Wärme darin oder Gnade. Er ist ja gar nicht hier. Nein. Ein Zündholz flackerte auf. Im grellen Schwefellicht begann die Missgestalt des Kesselflickers zu flirren, verblasste wieder, erlosch. Nicht hier. Aber Hunger haben sie doch wohl. Ja. Mit einem Weidenkorb am Arm und einer Ladung Holz kehrte er wieder zurück. Sie stand inzwischen vor dem Kamin mit dem Rücken zum Feuer. Er stellte den Korb auf den Boden und stapelte Holz. Früher war mal ein Tisch da. Aber den habe ich am kühlen Abend verbrannt. Er hockte schon auf dem Boden und öffnete den Korb. Sie ließ sich behutsam nieder und zog die Beine an. Hier. Nehmen Sie sich ein Stück Maisbrot. Sie griff nach einem Runken und biss hinein. Das Brot war hart, schmeckte sandig und fade. Da hat Bohnen. Sie nickte mit vollem Mund. Er schöpfte mit einem Stück Brot die Bohnen aus seiner Schüssel. Langen Sie ruhig zu. Ist es noch weit bis dort, wo er ist? Verdammt weit. Und bis wann sind wir dort? Wieso wir? Wir könnten doch morgen in aller Frühe los, oder? Man weiß nie genau, was der nächste Tag alles bringt. Nehmen Sie noch von dem Maisbrot. Meinen Sie, wir schaffen das morgen noch? Morgen? Schaffen wir es. Fräuleinchen, Sie sind nicht die erste Hirschkuh, die mit schlaffem Bauch und großen Augen im Wald rumirrt. Ich will doch bloß meinen Matz zurück. Ah ja? Er erhob sich auf die Knie, griff nach dem Whisky und stellte ihn vor sich hin. Mmh. Mmh. Ich mach alles, egal was. Hab ja sonst eh nichts zu tun. Er fuhr sich mit dem Ärmel übers stopplige Kinn, hob die Flasche und trank. Sah sie ganz ruhig über den Rand hinweg an. Wie ein ganz schön rumgekommen in der Welt. Und hab ein paar komische Sachen erlebt. Aber noch nie, dass jemand einen kräftigen Säugling im Wald aussetzt. Bis auf ein einziges Mal. Sie haben ihn von jemandem bekommen, ja? Niemand hat ihn bekommen. Was haben Sie für ihn bezahlt? Tja, was habe ich für ihn bezahlt? Sie kriegen es zurück, egal wie viel. Ich werde es abarbeiten. Kann immer noch arbeiten, wenn es nicht anders geht. Wird nie anders gehen. Sind halt schlechte Zeiten. Schlechte Zeiten werden von schlechten Menschen gemacht. Hab schon so viel Gemeinheit erlebt, dass ich mich manchmal frag, wieso der liebe Gott nicht einfach die Sonne auslöscht und dann verschwindet. Egal, was Sie bezahlt haben, Sie kriegen's zurück und noch was dazu. Nix. Gibt nix dazu. Sie haben's versprochen. Versprochen? Ich habe überhaupt nichts versprochen. Er gehört mir. Sie hatte sich nach vorne gebeugt, mit riesigen, flehenden Augen. Berührte mit zwei Fingern seinen zerschlissenen Ärmel. Was haben Sie bezahlt? Sie kriegen es zurück. Egal wie viel. Ah! Bezahlt? Ich bezahle mit meinem Leben dafür, dass ich in der Gegend rumziehe, wo mich alle schief angucken. Und das wollen Sie mir zurückzahlen? Ich bezahle dafür, dass ich mich jetzt schon 40 Jahre wie ein Mulli vor meinen Karren spanne. Irgendwann bin ich davon so krumm, dass sie mich nicht mehr aufhängen können. Hab keine Menschenseele auf der Welt, bis auf eine alte halbirre Schwester, die auch keiner will. Genauso wenig wie mich. Mit Steinen werfen sie nach mir, schießen tun sie auf mich und was nicht alles. Peitschenschläge, Fußtritte und Hundebisse querbeet durch den Bundesstaat. Das können sie gar nicht zurückzahlen, mit nix. Die Rechnung ist mit Blut geschrieben. Die lässt sich mit nix auf der Welt leiten. Ich will meinen Kleinen wieder. Wieso geben Sie mir nicht zurück? Tja, wieso? Ich passe auch auf ihn auf. Kann niemand so gut wie ich. So wie schon mal? Ist doch nicht meine Schuld. Er war's. Wer denn? Mein Bruder, er hat's getan. Ja, wenn ich nicht zufällig da gewesen wäre, dann hätte er das Kind wohl noch um die Ecke gebracht. Jedenfalls ist es jetzt nicht mehr seins. Es bedeutet Ihnen doch nichts. So? Wirklich nicht? Nein. Das ist gelogen. Was wollen Sie denn mit dem Kind? Das ist gelogen. Sag, dass es gelogen ist. Sie brauchen den Kleinen doch nicht. Sie hätten ihn gar nicht genommen, wenn Sie gewusst hätten. Au! Gottverflucht, sag endlich, dass es gelogen ist. Das Kind ist Unrecht. Sie brauchen es nicht. Ja. Au! Ja, wollen Sie halt mal drauf ankommen lassen, wie? Ja? Du elendes kleines Lügenmaul. Den Kleinen siehst du nicht wieder. Ja, siehst du nicht tot. Sie werden keine Ruhe mehr haben, nie mehr. Wer hat das schon auf dieser Welt? Geh mir ja nicht nach. Wenn du mir nachgehst, bring ich dich um, Lügenmaul. Du gottverfluchtes Lügenmaul! Sie wimmerte leise in ihre Hände. Der Kesselflicker hörte es noch lange die Straße hinab. Hörte es fern hinter den kalten, dunstenden Herbstfeldern, hinter dem Geräusch seiner Schüsseln, die durch die Nacht klirrten wie Bojen vor einer düsteren, öden Küste. Hörte es abklingen, hörte es schließlich verstummen. Verloren wie der Schrei von Seevögeln in ihren weiten, salzschwarzen Einsamkeiten. Draußen im Dunkel von Cormac McCarthy. Teil 2, nur Schatten. Aus dem Amerikanischen von Hans Wolf. Erzähler Hans-Peter Hallwachs und Ulrich Mattes. Kalla Holm, Mark Hosemann. Winthy Holm, Effi Rabsilber. Kesselflicker, Hermann Lause. Der Bärtige, Gottfried John. Der Alte, Horst Mendroch. Sowie Pierre Siegenthaler, Peter Harting, Walter Spiske, Götz Argus, Axel Gottschick, Ernst August Schepmann und Josef Tratnik. Technische Realisation Jürgen Glosemeier und Matthias Fischenich. Regieassistenz Ariane Skupsch. Hörspielbearbeitung und Regie Walter Adler. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2001. Dramaturgie und Redaktion Martina Müller-Wallraff.